Er spielte uns nun kein geringerer als Shiv Kumar Sharma den Raga Durga aus seiner CD Sanket Sartach Volume 2. Sie wurde veröffentlicht in 2002 bei Music Today. So wie sich der heilige Katha strengster Disziplin unterwarf, folgte der Meister auf dem indischen Hackbrett, auf dem Sandtur, dem Wunsch seines Vaters, dieses klanglich filigrane Instrument zu erlernen. Der Sandtur war ursprünglich ein Instrument der indischen Folklore, beheimatet in Kaschmir. Pandit Shiv Kumar Sharma modifizierte dieses Instrument und etablierte den Sandtur erfolgreich in der nordindischen Klassik. den ersten 6 Nächten und den hierzu beschriebenen Gestaltformen der Göttin Durga von Mutter Durga fehlen uns noch 3 weitere Figuren. Kalratri wird in der 7. Nacht verehrt. Sie reitet auf einem Esel und ist von dunkler Erscheinung. Ihre schwarze Gestalt erinnert an die grausame Göttin Kali. Ein Lichtblitz umgibt Kalratris Nacken. Mit zerzaustem Haar und ihrer Körperhaltung strahlt sie Furchtlosigkeit aus. Kalratri besitzt 3 Augen, die hell leuchten. Aus ihrem Atem schlagen schreckliche Flammen. Ihre erhobene rechte Hand scheint allen Betenden den Segen erteilen zu wollen. Auf der rechten Seite trägt sie auch ein Schwert, das alles Böse abwendet. Ihre linke, tiefer liegende Hand mildert die Furcht. Die höher liegende trägt eine stachelartige Waffe aus Stahl angefertigt. Kalratri ist Shubhamkari, diejenige, die Gutes tut. Am 8. Tag erscheint Mahagauri. Ihre Kraft ist nicht zu erschüttern und immerwährend von positiver Wirkung. Mit ihrer Anbetung werden alle Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft weggewaschen, gereinigt in allen Lebensbereichen. Mahagauri ist intelligent, friedfertig und ruhig. Wegen ihrer langen Einsamkeit in den tiefen Wäldern des Himalayas ist sie von dunkler Gestalt. Sie trägt weiße Kleidung, besitzt 4 Arme und reitet einen Bullen. Ihre rechte Hand zeigt die Abwehr aller Furcht und auf der rechten Seite trägt sie einen Dreizack. Auf der linken Seite eine kleine Trommel, eine Damaru, gestenreich ihren Gläubigern den Segen erteilend. In der letzten Nacht wirkt Siddhidatri mit ihren übernatürlichen, heilenden Kräften. Diese Gottheit besitzt 4 Arme und verharrt in einer immerwährend freudvollen, glücklichen, bezaubernden Pose. Siddhidatri reitet einen Löwen und segnet als Manifestation der Gottesmutter alle Götter, Heiligen, Yogis, Tantriker und Gläubigen. So erfuhr Lord Shiva durch Siddhidatris Segen eine Verwandlung. Eine Hälfte seines Körpers wurde weiblich, die andere wurde männlich als Avatar von Ardhanarishvara. Die 9 Gestaltungsformen Durgas sollen uns nicht täuschen, dass die Inder ihr Durga-Festival nicht auch modern oder mit politischen Ambitionen feiern könnten. Im 16. bis 18. Jahrhundert war es noch dem Landadel und den Rajas vorbehalten, eine Durga-Puja auszurichten, konnten nur sie die Kosten bestreiten. Die Adeligen wollten sich gar mit aufwendig gestalteten Durga-Pujas gegenseitig übertreffen, um ihre Macht und Größe zu demonstrieren. Besonders beliebt wurde das Durga-Fest zwischen 1858 und 1947 während des britischen Indischen Empires in Bengal. Die hinduistischen Reformisten stellten Indien in der Gestalt von Durga personifiziert dar. Durga als eine Ikone der indischen Unabhängigkeitsbewegung. So waren Community-Pujas im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts sehr beliebt. Seit 1910 feiert man in Delhi, heute mit ca. 400 Pujas. In der Moderne ist die Durga-Puja längst angekommen. Die Durga-Statuen werden ursprünglich aus mit Lehm ummantelten Strohpuppen angefertigt. Glasfiber und Plastik hat hier Einzug gehalten, zum Ärger der Umweltschützer. Indien lebt seinen Puja-Rausch in der Hochburg im Stadtteil Salt Lake City von Kolkata aus, als den Karneval Südasiens. Themenorientierte Durga-Pujas werden von Jahr zu Jahr von Festivalkomitees organisiert. Da ist auch schon mal überlebensgroß Spider-Man oder Harry Potter anzutreffen. Um wieder zum Traditionellen im Sinne des besonders Wertvollen zurückzukehren, singt uns Nasiruddin Sami eine Interpretation des Ragas Durga. Nasiruddin Sami folgt der Musikschule, die bereits von seinen direkten Vorfahren begründet wurde und sich als Delhi Gharana etablierte. Mit 10 Jahren begann seine gesangliche Ausbildung. Dafür wurde er von 1958 bis 1962 in Lahore in Pakistan von seinem Großonkel Sardar Khan unter die Fittiche genommen. Nasiruddins friedvoller, ruhiger Gesangsstil wird als Sud Bani bezeichnet. Die CD Round the Clock Ragas Volume 3 mit Raga Durga wurde 2003 veröffentlicht. Auf der Tabla begleitet Wajid Hussain. Trotz aller Moderne, der sich Indien nicht entziehen möchte, brauchen die Traditionalisten keine Sorge zu haben. Im Bundesstaat Orissa wird die Durga Puja noch in der alten Form des 11. Jahrhunderts mit Erdfiguren gefeiert, während in Maharashtra, dem Bundesstaat, zu dem Mumbai gehört, das Durga-Fest ein Fun-Ereignis ist, geht es im Punjab streng nach Fastenritualen einher. 7 Tage nur Milch, angereichert mit Früchten. In Gujarat strömen täglich von morgens bis abends die Besucher zu den Tempeln und mit Volkstänzen wird auf öffentlichen Plätzen und in den Straßen gefeiert. In Kerala gar beginnt mit der Durga Puja für die Kleinen und Kleinsten der Ernst des Lebens. Für jedes Kind im Alter von 3 bis 5 Jahren startet nun die formale Ausbildung. Nur in den Tempeln werden alle 10 Tage zelebriert, während zu Hause nur 3 Tage von Bedeutung sind. In Kottayam werden die Saraswati-Tempel zahlreich besucht, um im heiligen Teich zu baden, dessen Quelle bis heute unbekannt ist. Auch in Kaschmir, in dem die Hindus eine Minderheit darstellen, wird die Durga Puja mit Pomp und viel Show gefeiert, allerdings zurückgezogen im trauten Heime. An allen 9 Tagen werden die Tempel der Göttin Kerbarwani besucht und Fasten bedeutet, sich auf eine ausreichende Wasseraufnahme zu beschränken. Abends können Früchte eingenommen werden. Symbolisch wird in Erdkrügen Gerste gepflanzt. Wenn die Saat aufgeht und gut gedeiht, verspricht dies ein Jahr voller Wohlstand. Viele Inder, die im Exil leben, lassen sich Durga-Figuren, die man übers Internet bestellen kann und zwischen $6,000 bis $12,000 kosten können, aus der ehemaligen Heimat, aus dem Handwerkerviertel Kumartuli, einem nördlichen Stadtteil Kolkatas, einfliegen. Meist verkürzt an einem Wochenende wird in den Desi- und Brownie-Communities die Göttin Durga gelobpreist. In Deutschland organisiert man seit mehr als 40 Jahren Durga-Pujas. Im Herzen des Punjab in Jamshorasi im Distrikt Hoshiarpur wurde 1934 Ustad Salamat Ali Khan geboren. Salamat Ali Khan stammt aus einer Familie, die als Vertreter der Jamshorasi Gharana gilt, eine Musikschule, die man bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen kann. Salamat Ali Khan beherrschte mit seinem älteren Bruder Nasakat das gesamte Spektrum des indischen Gesangs und der pakistanischen Klassik, vom ältesten Gesangsstile, dem Dhrupad, bis zum modernen Khayal, in denen sich das Gesangsduo weltweit besonders hervorgetan hatte. 1998 beendete Salamat Ali Khan seine Karriere wegen einer Diabeteserkrankung. Aus der CD The Legendary Salamat Ali Khan, Volume 4, hören wir den Raga Durga, Emi Pakistan veröffentlichte dieses Meisterwerk im Jahre 1999, noch zu Lebzeiten von Salamat Ali Khan. Am 11. Juli 2001 verlor die Welt diesen wahrhaftigen Botschafter der indischen und pakistanischen Klassik. Dies war unsere Sendung IMC Intermeets Classic mit dem Thema Geduld und Furchtlosigkeit Mutter Durga. Es spielten auf der Flöte Hariprasad Chaurasia, auf dem Santur Shivkumar Sharma und im Gesang waren es Shantanu Bhattacharya, die Gebrüder Ratchan und Satchan Mishra, Kumar Gandharva, Nasiruddin Sami und Ustad Salamat Ali Khan. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Mayer. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders. Oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic. www.imcradio.net imcradio.net Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.